Das stimmte. Der karthagische Markt war der größte der Welt und zog Menschen aus Hunderten und sogar Tausenden von Kilometern Entfernung an. Arabische und jüdische Kaufleute brachten Gewürze wie Pfeffer und Zimt nach Karthago, griechische Kaufleute allerbeste Weine aus Griechenland und dazu noch Parfüme, Tontöpfe und Tonteller. Händler aus Ägypten, Persien und Indien kamen mit Gold- und Silberschmuck, feinen Stoffen, Glas und Papyrus. Und ja, man konnte sogar Elefanten kaufen. Sie wurden extra aus der afrikanischen Savanne nach Karthago gebracht. »Elefanten«, schwärmte Hannibal. »Ich liebe Elefanten. Der Heerführer Hannibal ist auf einem Elefanten fast bis vor die Tore Roms geritten.« Saponibal stöhnte und wechselte schnell das Thema. »Was ist das für ein komischer Geruch?« »Meinst du Garum?«, erklärte Batbal. »Das ist eine Soße aus vergorenem Fisch.« »Vergorener Fisch? Und sowas essen die Leute?« riefen Saponibal und Hannibal entsetzt. »Das ist sowas von lecker«, schwärmte Batbal. »Der beste Garum kommt aus Spanien. Dort nehmen sie die Eingeweide von ganz kleinen Fischen, mischen sie mit Salz und lassen sie ein paar Monate in der Sonne liegen. Händler aus Karthago fahren extra nach Spanien und bringen von dort ganze Krüge voller Garum mit. Und Händler aus anderen Ländern kommen nach Karthago, um den Garum zu kaufen. Wollt ihr ihn auch mal probieren?« »Och nö, lass mal.« Beide schüttelten den Kopf. »Wir probieren lieber Olivenöl.« »Dann seid ihr hier richtig«, Batbal lächelte. »Ihr müsst unbedingt in den Olivenölladen in der Nachbarstraße. Er wird von einem griechischen Händler beliefert, der weiß, wo es das beste Olivenöl der Welt gibt. Ich sage euch, auf unserem Markt gibt's wirklich alles. Deshalb kommen die Leute ja von so weit her und deshalb ist Karthago die reichste Stadt der Welt.« »Die Leute kommen also her, um ihr Olivenöl und ihren Zimt und ihre Elefanten zu verkaufen und vergorene Fischsoße und Stoffe zu kaufen und dann fahren sie wieder nach Hause? Nach Griechenland oder Arabien oder sonst wohin?« fragte Hannibal. »Viele, ja«, Batbal nickte. »Aber manche bleiben auch länger, einige sogar für immer, so wie mein Großvater.« »Dein Großvater?« Hannibal riss vor Überraschung die Augen auf. »Ja, er heißt Heraklit. Als er ungefähr so alt war wie wir, kam er nach Karthago. Auf dem Markt verliebte er sich in ein karthagisches Mädchen und blieb. Das Mädchen war meine Großmutter.« »Bei Baal und Tanit«, rief Hannibal wieder. »Dann hast du uns ja angelogen. Du bist Griechin. Aber warum hast du dann einen karthagischen Namen?« »Ich bin keine Griechin«, protestierte Batbal. »Ich komme aus Karthago, genau wie ihr. Ich glaube an Baal und Tanit, genau wie ihr. Ich spreche nicht mal Griechisch, abgesehen von ein paar Schimpfwörtern, die mir mein Großvater beigebracht hat. Eigentlich spricht er Phönizisch, aber wenn er sich richtig aufregt, flucht er immer noch auf Griechisch.« Hannibal beruhigte sich ein wenig. »Na, wenigstens bist du Griechin und keine Römerin. Die Griechen sind unsere Freunde. Sie hassen die Römer genauso wie wir.« »Bei Baal und Tanit«, schimpfte Batbal, »ich bin keine Griechin. Nur weil mein Großvater von jenseits des Meeres kam, bin ich noch lange keine Fremde.« »Weißt du, was unsere Großmutter mir mal erzählt hat?« Saponibal sah ihrem Bruder fest in die Augen. »Dass ursprünglich alle Karthager von jenseits des Meeres kamen. Davor lebten hier die Numider, bis eines Tages die phönizische Königin Elissa mit ihren phönizischen Landsleuten hier aufkreuzte. Aber Jarbas, der Numider-König, wollte nicht, dass die Phönizier blieben. Deshalb gewährte er ihnen nur ein winziges Stückchen Land, eine Fläche so groß wie die ausgebreitete Haut eines Ochsen. Und weißt du, was Königin Elissa daraufhin tat?« »Was?« fragte Hannibal. »Sie tötete einen Ochsen, häutete ihn, schnitt die Haut in hauchdünne Streifen und legte die Streifen so aneinander, dass sie den Umriss eines gigantischen Kreises bildeten. So bekamen wir dieses Land und bauten darauf Karthago. Ja, jetzt wo du's sagst, erinnere ich mich. Mir hat Großmutter die Geschichte auch erzählt, sagte Hannibal. Heißt das denn, dass wir alle hier Fremde sind? Weil wir alle von irgendwo anders nach Karthago gekommen sind?